Es ist ja auch tatsächlich der Fakt, dass das Thema Flughafen Berlin seit vielen, vielen Jahren in der Diskussion ist. Wir hatten in Berlin im Abgeordnetenhaus, haben wir jetzt den dritten Untersuchungsausschuss zu diesem Flughafen. Wir haben in Brandenburg zwei Untersuchungsausschüsse. Es gibt jetzt auch auf der Bundesebene eine Sonderkommission. Es hat mehrere Volksbegehren gegeben und es hat also eine lange Geschichte, eine parlamentarische und eine öffentliche auch. Ich will mal nur versuchen, die wesentlichen Meriten der letzten 20 Jahre ganz kurz auch nur zu benennen. Die Flughafenkonstellation in Berlin ist ja ein Ergebnis der deutschen Geschichte. Der Flughafen Tegel wurde gebaut, weil West-Berlin halt in der DDR beheimatet, geografisch gelegen war, ist. Und die DDR wiederum Schönefeld als Flughafen hatte. Und nach der Wende wurde aus der Flughafengesellschaft dann die Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH gegründet durch die Treuhand. Das war im Jahr 1990. Gleich nach der Wende haben sich die drei beteiligten öffentlichen Gesellschafter, nämlich das Land Brandenburg, das Land Berlin und der Bund, zusammengetan und haben in einem Vertrag, in einem sogenannten Konsortialvertrag, beschlossen, diese merkwürdige Flughafenstruktur mit drei Flughäfen, Tempelhof musste dazugezählt werden natürlich, ist erstens wirtschaftlich uneffektiv, ökologisch natürlich auch eine Belastung für drei Flughäfen in einer so kleinen Region. Und es sollte also ein neuer großer Flughafen gebaut werden, an dem alles zusammengeführt wird. Das war 1991. Und dazu kam noch der Hauptstadtbeschluss, also dass der Bundestag beschloss, Berlin wird die Hauptstadt. Und danach gingen eigentlich alle Blütenträume in den Himmel, was sowohl die Bevölkerungswachstumszahlen anbelangt, als eben auch die Zahlen, die ein Flughafen mal zu bewältigen hätte. Deswegen suchte man zunächst auch einen ganz, ganz großen Flughafenstandort. Und es waren mehrere im Gespräch. Das war unter anderem Schönefeld als Erweiterung. Es war aber auch Sperrenberg, es war Jüterburg-Ost und noch andere. Dazu gab es dann auch ein Raumordnungsverfahren. Und da war die Ausgangsgröße, man will einen Flughafen für 60 Millionen. 60 Millionen hat jetzt nicht mal Frankfurt Passagiere im Jahr bauen. Dieses Raumordnungsverfahren endete dann auch mit dem Ergebnis, dass für einen solchen großen Flughafen Sperrenberg wohl geeigneter wäre als Schönefeld. Aber das setzte dann auch irgendwann mal ein bisschen Realismus ein bezüglich dieser Prognosen. Und man verständigte sich dann innerhalb dieser drei Gesellschaften, Berlin, Bund und Brandenburg, auf Schönefeld Süd als einem Flughafen, der doch eher dem Bedarf angemessen wäre und außerdem dann auch eben, wie es so schön heißt im Verwaltungsdeutsch, aufkommensnäher sei. Aufkommensnäher, weil die meisten Passagiere, die ein- und aussteigen, natürlich aus Berlin oder nach Berlin wollen. So, dann setzte ein großes Verfahren ein, es war ja beabsichtigt, das Ganze ohne jegliches öffentliches Geld zu machen. Und wer soll es dann bezahlen, wenn nicht die öffentliche Hand, dann sollen es natürlich Private bezahlen. Und es war ein jahrelanges Ringen um eine Privatisierung dieser Absicht des Neubaus, wie auch des Verkaufs der drei öffentlichen Flughäfen. Das alles sollte in einem Verfahren passieren. Und es passierte dann, was man erwarten konnte. Die Privaten versuchten natürlich alle Nase lang alle Risiken bei der öffentlichen Hand zu lassen und alle Chancen für sich zu reklamieren. Letztlich scheiterte das Privatisierungsverfahren. Also es gab schon unterschriebene Privatisierungsverträge. Es scheiterte dann vor Gericht, weil die Privaten untereinander, es gab dann letztlich zwei Konsortien, ein hochtief dominiertes Konsortium und eins von IVG, einer Bonner Immobiliengesellschaft. Die haben sich beide vor Gericht heftig gestritten, bis das Gericht dann sagte, einigt euch mal. Und das war dann für die öffentliche Hand eine ganz schlechte Situation. Man konnte also dann gar nicht mehr ernsthaft verhandeln über Bedingungen, die dann noch eine öffentliche Steuerung des Geschehens am Flughafen mit sich bringen hätte können. Das war, ich springe jetzt hier schon über Jahre immer weg, 2001 war es dann auch tatsächlich soweit, dass dieses Privatisierungsverfahren zwar noch lief, aber schon absehbar war, dass es kaum günstig für die öffentliche Hand ausgehen würde. Und es kam dazu die Wahl in Berlin, die Wahlen in Berlin, und es gab dann plötzlich eine rot-rote Landesregierung. Und wir sind als Linke in diese Regierung gegangen und haben die bittere Pille schlucken müssen, dass ein Planfeststellungsverfahren für den Standort Schönefeld schon lief. Aber wir haben gesagt, Moment mal, aber die Privatisierung, die stellen wir nochmal tatsächlich in Frage, weil wir eben nicht wollen, dass private öffentliche Infrastruktur betreiben und daraus dann Honig saugen und die öffentliche Hand nur dazu bezahlt. Letztlich ist es dann gelungen, 2003 diese Privatisierung auch gänzlich abzusagen. Die Unternehmenskonstruktion, die bis dahin sich aufgetürmt hatte, war völlig undurchsichtig, war völlig ungeordnet, und das ist tatsächlich der zweite Verdienst von Rot-Rot. Erstens Absage der Privatisierung, zweitens Neuordnung des Unternehmens und damit dann auch eine ernsthafte Überlegung, es wird ein Flughafen gebaut werden müssen, der dann auch für die öffentliche Hand so agieren wird, dass Berlin, die Region Berlin-Brandenburg, davon Nutzen haben wird und nicht immer draufzahlen. So hatten wir gedacht. Es kam anders, vor allen Dingen deswegen, weil so ein Bau eines Flughafens ist natürlich eine große Angelegenheit. Das kann die öffentliche Hand nicht allein, und sie muss sich natürlich auch privater Bauunternehmen dabei bedienen. Es wurde dann das übliche Verfahren gewählt, es wurden Ausschreibungen gemacht, es wurden dann entsprechende Unternehmensverträge gemacht mit zum Beispiel der Architektengruppe um Gerkan, Mark und Partner, was ja auch in der Zeitung in den letzten Tagen wieder sehr hochgekommen ist. Und die entsprechenden Bauaufträge wurden erteilt, auch die Bauüberwachung. Und seit dem ersten Spatenstich, der war 2006, haben wir eigentlich immer nur Erfolgsmeldungen gehört, nämlich wir sind im Zeitplan, wir sind im Kostenplan. Es wurden Veränderungen der ursprünglichen Planung im laufenden Verfahren vorgenommen, weil tatsächlich die Fluggastentwicklung, die Luftverkehrsentwicklung dann doch über der Prognose lag. Kein Mensch hat 2001 ahnen können, dass seit 2004 die Fluggastzahlen in Berlin permanent und immer überdurchschnittlich positiv sich gestalten. Es wurde also die Bauplanung während des Planprozesses schon immer erweitert, was natürlich sowohl die Planung als auch die Ausführungsplanung, als letztlich aber auch den Bau natürlich belastet. Letztlich, damit will ich dann auch schon mal einen Punkt machen, ist ja im Dezember 2011, da war schon mal der ursprüngliche Eröffnungstermin verschoben worden, aber im Dezember 2011 war bei der Aufsichtsratssitzung schon klar, dass der Termin, der ursprüngliche oder der dann festgesetzte Termin 3. Juni 2012, nur unter großen Umständen, großen Schwierigkeiten und wahrscheinlich auch mit glücklichen Umständen nur zu halten wäre. Da wurde nochmal richtig viel Geld angefasst, um den Termin zu halten. Es war die politische Prämisse von Klaus Wowereit als Aufsichtsratsvorsitzender, der Termin ist zu halten. Das ist das wichtigste Argument. Da muss man dann auch noch Geld drauflegen. Letztlich war für den Aufsichtsrat nicht erkennbar, dass es aus technischen Gründen auch nicht mehr möglich war. Selbst mit dem größten Geld, was man dann auch hätte reinstecken wollen, aus technischen Gründen war der Termin 3.6. nicht mehr zu halten. Die Geschäftsführung allerdings hat das bis zum Ende April dem Aufsichtsrat einfach vorenthalten. Es gab genügend Signale innerhalb der Flughafengesellschaft, innerhalb der, der beteiligten Bauunternehmen, wobei allerdings auch die Geschäftsführer der beteiligten Bauunternehmen auch erst im April gesagt haben, im Moment, das schaffen wir nicht mehr. Also es war eine Situation entstanden, die kumulierte dann in darin, dass 3 Wochen vor der Eröffnung abgesagt werden musste. Das ist natürlich eine Riesenklatsche, die überhaupt für so ein Projekt eintreten kann. Und seitdem haben wir eigentlich die zweite Krise, nämlich die Krise nach der Krise. Denn seitdem stehe ich wirklich auch als lange Beobachterin des ganzen gesamten Baugeschehens fassungslos daneben, wie auch bis heute das Baugeschehen nicht wieder aufgenommen wurde, weil bis heute sich innerhalb der Flughafengesellschaft man sich nicht sicher ist, woran es eigentlich liegt oder wer eigentlich was zu verschulden hat. Man ist dabei, die entsprechenden Schadensersatzprozesse vorzubereiten mit den beteiligten Baufirmen, aber ist doch ein bisschen leichtsinnig mit dem Umstand, dass der Flughafen einfach nicht in Betrieb gehen kann. Und das Versprechen von Herrn Medon, der ja nun der Flughafenchef geworden ist, ist ja nun auch, er will es beschleunigen, mal sehen, was er kann. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber das war jetzt schon ein ganz langer Monolog. War ja schon sozusagen in die zweite Frage ein bisschen, ging es ja schon rein. Und zwar, wir haben jetzt einen Blick in die Vergangenheit gehabt. Wie ist denn nun der aktuelle Stand auf der Baustelle? Weil wir haben dort zumindest bei der Busexkursion einen eigentlich zumindest vom Augenschein her nach fertigem Flughafen vorgefunden und eine Baustelle, wo zumindest als wir da waren, noch nicht gearbeitet wurde. Wann ist denn mit einer Eröffnung zu rechnen und was sind denn die gröbsten Mängel oder die größten Mängel, die noch sozusagen bis dahin aus dem Weg geräumt werden müssen? Also ich bin natürlich nicht zwergallwissend und weiß auch nicht mehr als Herr Medon, Herr Ammann, Herr Wurbereit, Herr Platzig und Herr Ramsauer. Es ist tatsächlich so, dass wesentliche Teile des Flughafens fix und fertig sind. Und zwar auch tatsächlich seit Juni letzten Jahres. Das sind vor allen Dingen die sogenannten luftseitigen Anlagen. Das ist die Startbahn selbst, die neue Startbahn Süd selbst. Das sind Betriebseinrichtungen wie das Feuerwehrgebäude, also da, wo die Feuerwehren untergestellt werden. Das ist die Betankungsanlage, das ist der Bahnhof, der unter dem Terminal ist, samt Schienenanbindung und. Es sind Gebäude, die auch noch zum Flughafen mit dazugehören, wie eben das Steigenberger Hotel und Parkhäuser und sowas ist alles fertig, fix und fertig. Was nicht fertig ist, ist das Terminal selbst. Also das Gebäude, wo alle Passagiere rein müssen und durch müssen, um in Flugzeuge zu gelangen. Und das ist deswegen nicht fertig, weil der Brandschutz nicht funktioniert. Ohne Brandschutz gibt es keine Genehmigung zur Eröffnung. Ein zweiter Punkt ist, dass die Abfertigungskapazitäten für die Erweiterungen, die eben, was ich gerade sagte, im Laufe des Planungsprozesses beschlossen wurden, die sind auch noch nicht fertig. Die Gepäckanlage ist allerdings fertig, aber eben ohne diese technische Sicherheit des Gesamtgebäudes kann es keine Eröffnung geben. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Inzwischen haben wir allerdings eine Diskussion, die ist ein bisschen absurd teilweise, weil jetzt plötzlich sich tatsächliche oder selbsternannte Experten so melden, was noch alles gemacht werden könnte und müsste. Also gleich nicht für 30 Millionen Passagiere pro Jahr Ziel zur Eröffnung zu bauen, doch dann lieber gleich für 45 Millionen und am liebsten noch ein zweites Terminal dazu und all so eine Sachen. werden jetzt öffentlich diskutiert. Jeder gibt seinen Senf dazu. Letztendlich bleibt, und das ist tatsächlich auch die Position des jetzigen Aufsichtsrates, der Flughafen, so wie er jetzt dort steht, muss ans Netz, und zwar so schnell wie möglich, damit Tegel geschlossen werden kann und Schönefeld-Alt wird dann auch mitgeschlossen werden. Das ist die jetzige Situation. Inzwischen gibt es natürlich dann auch schon entsprechende Beschlüsse, was die Kostenübernahme von zusätzlichen Kosten anbelangt. Aber es gibt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Platzig, da erzähle ich ja sicherlich nichts Neues. Der hat noch eine sogenannte Taskforce, also eine Einsatztruppe gegründet, die das alles besser koordinieren soll. Aber das A und O ist, wie kriegt man das bestehende Gebäude, die bestehenden Anlagen endlich zum Betrieb? Man kriegt sie nur dazu, wenn man den Brandschutz sichert. Wie teuer sollte denn sozusagen in ursprünglichen Planungen der Flughafen werden und was wird vermutlich nun der Flughafen am Ende kosten? Also die ursprünglichen Kostenplanungen für einen Flughafen mit damals geplanten 25 Millionen Passagieren im Jahr waren 2 Milliarden Euro. Das war die ursprüngliche Planung. Aufgebracht werden sollte dieses Geld durch das sogenannte Drei-Säulen-Modell. Das ist einerseits, was die drei Gesellschafter einzubringen haben, also Berlin, Brandenburg und der Bund, entsprechend ihren Anteilen. Dieser Betrag beträgt in Summe oder betrug in Summe 440 Millionen. 430 Millionen sollten aus dem laufenden Betrieb der vorhandenen Flughäfen, das ist dann hauptsächlich aus Tegel, eingebracht werden. Tegel ist ein rentabler Flughafen. Die Gewinne daraus sollten dann genutzt werden, um den neuen Flughafen zu bauen. Und der Rest von 2,4 Milliarden sollte über Kredite abgedeckt werden. Das war das ursprüngliche Ja, das ist richtig. 2,4 Milliarden sollte an Krediten aufgenommen werden. Da war ein Puffer dabei. Der Puffer betrifft A, die Inflationskosten, die anfallen. Der betrifft das Unvorhergesehene. Und er betrifft auch noch die Vorfinanzierung von zum Beispiel eben Parkhäusern, die nicht direkt zum Flughafen gehören, die dann aber mitgebaut werden sollten und die dann weiter vergeben werden. Das war, also es war von vornherein ein Puffer schon mit drin. 4,4 Milliarden? Nein, 2 Milliarden Bausumme, aber die Mittel, die zur Verfügung standen, waren weit darüber hinaus, ja. So, inzwischen ist die tatsächliche Bausumme auf 4 Milliarden angewachsen. Das hat aber einen Grund nicht nur in der Verzögerung oder in der Verteuerung des eigentlichen Baugeschehens, sondern erstens in der Vergrößerung der Baumasse, die dort gebaut wird. Also es war ursprünglich ein Terminal geplant von 220.000 Quadratmetern. Wir sind jetzt bei 360.000 Quadratmetern Terminalgebäude. Es haben sich natürlich die Baupreise inzwischen verändert. Die sind erheblich gestiegen. Und was ein ganz großer Kostenblock ist, die ursprünglichen Kosten für notwendige Lärmschutzmaßnahmen für Anwohnerinnen und Anwohner waren in der ursprünglichen Planung mit 100 Millionen angegeben worden. Tatsächlich werden diese aber mindestens 400 Millionen betragen und da gibt es noch einen Streit, ob es nicht 600 Millionen werden. Das heißt, da wird richtig viel Geld noch notwendig werden. Das ist aber auch, sage ich auch ganz ehrlich, ganz richtig, denn die Anwohnerinnen und Anwohner müssen natürlich geschützt werden und sollen so geschützt werden, dass sie dann auch dennoch da leben können. Das ist aber eine Summe Geld, die geht nicht in die Baukosten für das Terminal hauptsächlich ein, sondern eben kommt obendrauf. Woher kommt denn nun das zusätzliche Geld? Das zusätzliche Geld, was jetzt bewilligt wurde, ist ja in der Summe von 1,2 Milliarden jetzt bewilligt. Das sind tatsächlich Gesellschafterzuschüsse. Das heißt, alle drei Gesellschafter, Berlin, Brandenburg und der Bund, haben entsprechende Vorratsbeschlüsse gefasst. Das geht in die Flughafengesellschaft ein, wird jetzt aber auch sehr viel strenger kontrolliert, wofür es ausgegeben wird. Aber es wird natürlich ausgegeben werden für die Erfüllung der Bauaufträge, für die Deckung der Finanzlöcher, die dadurch entstehen, dass der Flughafen nicht funktioniert. Das ist aber eben Geld, das aus der öffentlichen Hand dort in dieses öffentliche Unternehmen fließt und auf das wir auch ehrlich gesagt nicht so auf Rückzahlung hoffen dürfen. Na, es heißt ja immer, ein Flughafen ist eine Gelddruckmaschine. Stimmt dieses auch, wenn man mal auf andere Flughäfen guckt, wie Frankfurt, Leipzig oder kleinere Airports? Und wer streicht denn das Geld ein, das so ein Flughafen oder jetzt der neue Flughafen erwirtschaftet, wenn denn die Prognosen so eintreffen, wie sie sozusagen vorhergesagt wurden, dass sozusagen das Passagieraufkommen nach Berlin immer weiter steigen wird? Dazu muss ich vielleicht mal ganz kurz sagen, wo kommen eigentlich Einnahmen für Flughäfen her? Die kommen vorrangig aus den Gebühren, die die Fluggesellschaften zu zahlen haben, wenn sie landen. Wenn ein Flugzeug landet, klingelt irgendwo die Kasse, dann wird eine Gebühr fällig und die richtet sich nach der Größe des Flugzeugs, nach dem Gewicht. Und es gibt Passagierentgelte, die auch zu zahlen sind, also nach der Anzahl der Passagiere. Das sind die beiden Einnahmeoptionen aus dem Flughafenbetrieb. Dann nimmt ein Flughafen noch Einnahmen ein aus dem sogenannten Nicht-Flughafenbetrieb. Das sind dann Konzessionseinnahmen für die Verpachtung von Parkhäusern, Restaurants, Hotels dergleichen, aber eben auch vor allen Dingen aus dem Geschäft. Dort im Flughafen selbst, da sind die Duty-Free-Geschäfte, da sind Cafés und all die Leute, die dort ihr Einkaufsgeschäftchen betreiben, die haben dann entsprechende Konzessionen an den Flughafenbetreiber zu zahlen. Das ist die zweite große Summe der Einnahmen, die ein Flughafen hat. Ausgaben hat der Flughafen natürlich auch ganz viele. Für Personal, für Enteisung, für Sicherheitsmaßnahmen und. Es ist ein Märchen, dass Flughäfen Gelddruckmaschinen sind. Es gab neulich in einem Tagesspiegel mal einen Artikel, ich weiß nicht, wer ihn gelesen hat, da gab es mal eine Aufstellung, wie viele Verkehrsflughäfen in der Bundesrepublik eigentlich mit wie vielen Passagieren angeflogen werden. Tatsächlich ist Frankfurt ein Flughafen, der wirklich massiv Gewinne abwirft. Er hat aber auch das größte Passagieraufkommen, wie gesagt, mit 50 Millionen Passagieren pro Jahr. Frankfurt ist eine Aktiengesellschaft, die inzwischen international agiert und mehrere Flughäfen überall in der Welt betreibt. Auch München ist ein rentabler Flughafen, das heißt, er hat positive Jahresergebnisse. Kann ich vielleicht nochmal sagen, Frankfurt hat ca. 200 Millionen pro Jahr Gewinn, hat allerdings auch Verbindlichkeiten in Höhe von mehreren Milliarden, weil auch Frankfurt pausenlos gebaut wird. München hat auch einen Gewinn, der ist etwas weniger als 200 Millionen, hat auch Verbindlichkeiten von über 2 Milliarden. Es gibt dann noch nach meiner, und die ist nicht vollständig, Übersicht, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart, die positive Ergebnisse bringen, aber alle mit richtig großen Verbindlichkeiten auch belastet. Alles, was danach kommt, haben Verluste. Gerade die kleinen Flughäfen wie zum Beispiel Dresden, Leipzig, ganz absurd wird es dann bei solchen großen Flughäfen wie Neubrandenburg. Da buttern die Kommunen richtig Geld rein, und zwar Jahr für Jahr für den Betrieb, nicht nur für den Bau und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur, sondern für den Betrieb. Berlin hat in der Summe bisher in den letzten Jahren tatsächlich auch positive Zahlen geschrieben, auch als der Bau begann. Ist jetzt natürlich umgekippt, weil jetzt auch die großen Belastungen durch die Bausummen da sind, aber hatte zumindest bisher auch die Chance, in absehbarer Zeit wieder auf einen grünen Ast zu kommen. Also Flughäfen sind keine Gelddruckmaschinen. Die, die gut funktionieren, funktionieren, weil die Struktur ringsherum stimmt, weil das Aufkommen, der Bedarf an Flugverkehr so groß ist, dass da auch tatsächlich ein Gewinn rauszuholen ist. Alle anderen Flughäfen sind eher Prestigeobjekte. Dann kommt das große Märchen, so ähnlich wie bei den Autobahnen, bauen eine Autobahn und dann kriegst du blühende Landschaften. So ist das mit den Flughäfen auch. Dass da eine riesige Lobbymaschine dahinter steht, die kaum zu überschauen ist, kommt dazu. Also wie gesagt, die meisten Flughäfen sind eigentlich Belastungen für die öffentliche Hand. Der Berliner sollte es nicht sein. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen... es sollte sein, ja. Es sollte sein. Wir müssen jetzt erstmal tatsächlich, da gucken wir jetzt ein bisschen auch in den Kaffeesatz rein. Wir wissen ja im Moment gar nicht, was es noch tatsächlich kosten wird, um ihn ans Netz zu kriegen. Die Fluggesellschaften, die auf dem Lande fahren, das ist jetzt kein Wirtschaft, die Vermietungen müssen mehr Mieten zahlen, etc. Das bedeutet das, was man bauen und so weiter. Wer das machen würde. Ach, ja. Was soll er denn machen? Das ist doch ein bisschen optimistisch. Ach, wann wird denn mal ernsthaft die Arbeit? Das ist für mich die Frage. Ich meine, wann wird denn hier mit diesem Feuerlöschsystem und so weiter, wann gibt es denn da Fortschritte? Man sieht dann auch wieder mehr Bauarbeiter als Besichtigungspersonal. Können wir vielleicht, sozusagen, bevor es jetzt total durcheinander geht, ich habe noch drei Fragen vorbereitet, die würde ich gerne sozusagen noch stellen. Und dann ist sozusagen das hier auch eröffnet. Also es wird jetzt hier keine sozusagen Zwei-Personen-Show werden. Sie sollen schon alle ihre Fragen stellen können und diskutieren können, aber ich würde sozusagen gerne einmal den Fragenkatalog abhandeln und ich glaube, er wird einige sozusagen grundlegende Sachen ansprechen. Komme ich mal dann zu meiner nächsten. Der neue Berlin-Brandenburger Flughafen ist ja nicht das einzige staatliche Großbauprojekt, das durch enorme Kostenentwicklungen von sich reden gemacht hat. Also sozusagen die Elbphilharmonie ist ja das gleiche, Stuttgart 21 oder das Landesarchiv in NRW. Die Frage ist, sind diese ganzen Projekte miteinander vergleichbar oder, um es nochmal genauer zu fragen, ist der Staat oder die Kommunen, je nachdem wer baut, einfach schlechte Bauherren, die man als Bauunternehmer so über den Tisch ziehen kann? Das kommt immer auf den Einzelfall an. Denn es gibt gute und schlechte Beispiele, sowohl wo die öffentliche Hand als Bauherr auftritt, wie aber auch wo Private als Bauherren auftreten. Die sind dann allerdings nicht so skandalträchtig durch die Presse gereicht. Aber aus der jüngsten Vergangenheit war die riesige Pleite, die Thyssen hingekriegt hat, nämlich mit den Autowerken, nicht Autowerken, mit den Stahlwerken in Lateinamerika. Da haben die einen Schaden verursacht für den Gesamtkonzern, auch von mehreren Milliarden Euro. Geht nicht so durch die Presse, ist ja auch privat, gibt es dann nicht so viele, die sich darüber erregen. Das stimmt nicht. Im Handelsblatt war wochenlang das große Thema. Ja, ja, das Handelsblatt ist auch Speziallektüre. Ist auch eine Zeitung, die ich gelegentlich lese, häufiger, hat aber nicht so eine große Resonanz in der bei Otto Normalverbraucher, sage ich mal. Elbphilharmonie ist eine Extrakiste. Da hat das Land Hamburg, ist ja auch Hamburg ist ja auch ein Stadtstaat, den gesamten Bau gleich einem privaten Bauherrn übertragen und das war dann hochtief und der hat es auch nicht gekonnt. Es gibt auch positive Beispiele, in Berlin leider weniger, weil Berlin nicht baut in den letzten Jahren. Komischerweise, das fällt mir immer sehr schwer, dann tatsächlich als positives Beispiel zu benennen, weil ich nun nicht gerade Freundin von Autobahnbau bin. Aber die Sanierung der AWUS, der Autobahn, ist tatsächlich ein positives Beispiel, wie die öffentliche Hand als Bauherr dort agiert hat. Die waren schneller fertig als geplant und auch noch günstiger, als die öffentliche Hand geplant hat. Gibt es auch. Deswegen sage ich, es kommt immer auf das Projekt an. Generell ist die öffentliche Hand nicht unfähig, ein großes Bauprojekt zu stemmen. Aber da gibt es schon bestimmte Regeln, die man immer sichern muss und gewahr sein muss. Und die privaten Unternehmen, die dann mit Aufträgen bedacht werden, sind auch gerne dabei zu sagen, boah, die öffentliche Hand hat die Steuerzahler hinter sich, da können wir noch eins drauflegen. Habe ich jetzt nicht genannt, weil es da auch großen Streit drum gibt. Manche sagen, das kann man nicht als positives Beispiel nehmen, weil er leider nicht das ursprünglich geplante Dach hat. Okay, die Politik steht ja beim Flughafendesaster ein wenig als faule und unfähige Trottel da. Nun hat unser Bürgermeister Klaus Wowereit seinen Posten an Matthias Platzek aus Brandenburg abgegeben. Wie viele Möglichkeiten und reale Machtbefugnisse hat ein Politiker im Aufsichtsrat überhaupt, wenn bei Baustellen von solchen Großprojekten jetzt erstmal angefangen wurde? Oder können sich Personen wie Wowereit oder nun Platzek, die nicht aus der Baubranche kommen und dementsprechend halt natürlich auch ein bisschen fachfremd sind, überhaupt gegen die großen Baukonzerne durchsetzen? Na, da muss man tatsächlich noch mal was dazu sagen, was hat eine Geschäftsführung zu verantworten und was hat ein Aufsichtsrat zu machen. Ein Aufsichtsrat hat Aufsicht zu führen und nicht die Geschäfte. Dazu ist der Aufsichtsrat abhängig von dem, was die Geschäftsführung ihm mitteilt. Die Geschäftsführung wiederum ist verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen auf sämtliche Risiken und zu jeder Zeit hinzuweisen. Das hat im Falle von der Flughafengesellschaft nicht stattgefunden. Der Aufsichtsrat vertritt zunächst mal vor allen Dingen die Eigentümerinteressen. Der Aufsichtsrat eines öffentlichen Unternehmens wird natürlich von den öffentlichen Eigentümern besetzt und in diesem Fall eben von den öffentlichen Eigentümern Bund, Berlin und Brandenburg. Und die schicken dann natürlich dann auch die Leute hin, die dafür politische Verantwortung tragen. Und da sind sie in der Regel über Wahlen hingekommen in diese politische Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass der Aufsichtsrat nun immer alles bis in die letzte Schraube verstehen muss. Es ist auch übrigens auch bei privaten Gesellschaften keineswegs so, dass da nur die Ober-Ober-Super-Experten sitzen, sondern da sitzen auch Leute, die die Eigentümerinteressen vertreten. Ein Aufsichtsrat hat aber jederzeit die Möglichkeit, sich externen Sachverstand dazuzuholen. Das ist eine These, die ich auch im Untersuchungsausschuss immer wieder gerne versuche mit zu bedenken, dass der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft diese Pflicht, dieses Recht, sich externen Sachverstand dazuzuholen, nicht ausgeschöpft hat. Da gibt es einen Streit drum, der wird auch nicht öffentlich geführt. Der heißt, ja, ein öffentlicher ein Aufsichtsratsmitglied der öffentlichen Hand hat ja die ganze Verwaltung hinter sich. War es tatsächlich auch die Politik Wowereits immer gewesen, hat ja auch mal gesagt, wenn irgendwo Fragen sind, kann ich doch jederzeit die gesamte Verwaltung einbeziehen, die mir das dann auch entsprechend zuarbeitet. Das war ein Trugschluss. Und ich glaube schon, es war ein wesentlicher Fehler, dass man bei vielen Fragen, die man als Aufsichtsrat, wo man nur ein ungutes Gefühl hatte, nicht gesagt hat, Moment mal, ich möchte jetzt hier externe Leute haben, die das, was ihr Geschäftsführung uns hier vorlegt, zur Entscheidung nochmal gegenchecken. Es hat es an verschiedenen Stellen gegeben. Auch zum Beispiel, als das Terminal geplant war. In der ursprünglichen Planung hatten Gerkan, Mark und Partner ein Terminal Konstrukt vorgeschlagen mit einer Kostenberechnung. Da hat der Aufsichtsrat damals gesagt, das ist uns jetzt ein bisschen zu heikel, da verstehen wir nicht so viel davon. Fragen wir doch nochmal Leute, die es angeblich können, besser können als Politiker, weil Politiker sind nicht allwissend und auch die Verwaltung ist auch nicht allwissend. Es gab damals zum Beispiel ein externes Gutachten, haut das hin mit dem Terminal, was da geplant ist. Die sagten wiederum auch, ja, kann hinhauen. Dann, was soll dann ein Aufsichtsrat sagen, wenn die Geschäftsführung sagt, stimmt so, ein externer Gutachter sagt auch noch, stimmt so, und dann kommt dazu, und das war auch ein großes Problem, auch solche Gutachten kosten auch Geld, und dann ist man auch als Aufsichtsrat manchmal in der Situation zu überlegen, kann ich das nun auch noch finanzieren? Letztendlich hätte man es finanzieren sollen, um den großen Finanzschaden abzuwenden. In der Situation, der damaligen Situation, war das schwer zu überblicken, würde ich sagen. Also die Rechte und Pflichten von Aufsichtsratsmitgliedern, gerade wenn sie von der öffentlichen Hand gestellt werden, denke ich, ist ein Thema, was wir auch politisch nochmal ganz gründlich anschauen müssen. Wie kann die öffentliche Hand auch bei anderen öffentlichen Unternehmen praktisch ihre Interessen, ihre Risikoabschätzung besser einbringen in den laufenden Betrieb, ohne die Geschäftsführung jedes Mal vor den Kopf zu stoßen. Das war der eine Fehler, bin dann auch gleich zu Ende. Ein zweiter großer Fehler war, glaube ich, bei der Konstruktion der Geschäftsführung. Wir haben eine Flughafengesellschaft, ja, die hat nur 1.300 Mitarbeiter. Also in der eigentlichen Flughafengesellschaft sind nur 1.300 Mitarbeiter beschäftigt. Aber die bewegen natürlich sehr viel mehr. Und vor allen Dingen haben die bisher drei mit Tempelhof und dann zwei Flughäfen so schon zu betreiben gehabt und dann noch einen neuen zu bauen. Und dafür gab es zwei Geschäftsführer. Und ich habe mich immer gefragt, wer ist das nicht eine Überforderung von zwei Geschäftsführern? Einer war der Sprecher, der war, stellte sich im Nachhinein raus plötzlich für gar nichts mehr zuständig, weil er nur noch gesprochen hat. Und der andere war für den Bau zuständig. Und beide waren irgendwie für den Betrieb der vorhandenen Flughäfen zuständig. Und irgendwie passte das die Geschäftsaufteilung schon gar nicht mehr, um so ein großes Projekt zu stemmen, plus die zwei Flughäfen, die ja auch nicht die kleinsten sind, zu bewerkstelligen. Also die Struktur der Geschäftsführung, glaube ich, war ein großes Manko. Und dadurch ist dann entstanden, dass man zum Beispiel auch offensichtlich leichtsinnig war bei der Aufgabenerteilung für die Bauunternehmen, dass man einem Konsortium der Planer gleichzeitig die Bauüberwachung und das Controlling übergeben hat. Also die Planer haben sie selbst kontrolliert. Da kann man ja auch keine kritischen Beurteilungen erwarten, weil natürlich die Planer, wenn sie sich selbst kontrollieren, natürlich immer sagen, ach, haben wir aber gut gemacht. Das war der dritte große Fehler. Okay, als letzte Frage, wir haben uns ja auch 40 Minuten bestritten. Sie sitzen ja für die Linke im Abgeordnetenhausausschuss, der sich mit dem Desaster beschäftigt. Was machen Sie denn eigentlich genau? Und die zweite Frage, was kann eine kritische Öffentlichkeit rund um diesen ganzen Schlamassel fordern oder gar tun? Ja, der Untersuchungsausschuss ist nach meiner festen Überzeugung sehr wichtig und sehr notwendig. Leider hat das Parlament einen Auftrag erteilt, der so ein bisschen ablenkt. Also ich hätte gerne einen Untersuchungsausschuss, der von vornherein gesagt hätte, wir betrachten den eigentlichen Bau und die Fehler, die während des Baus passiert sind. Tatsächlich haben wir einen Untersuchungsauftrag, der heißt, beginnend 1991 doch mal alles, was da irgendwie im Zusammenhang mit dem Flughafen gemacht oder getan oder nicht gemacht und nicht getan wurde, zu untersuchen. Damit haben wir uns jetzt das letzte halbe Jahr beschäftigt. Also nochmal die Standortfrage, warum Schönefeld, warum nicht Sperrenberg, das sind alles eigentlich entschiedene Probleme der Vergangenheit, damit belasten wir uns zurzeit. Ja, das hat ja schon mal. Ähnlich. Also es gab zwei, im Berliner Parlament gab es zwei Untersuchungsausschüsse. Ich sagte es am Anfang, ich war in dem letzten auch Mitglied. Der erste beschäftigte sich mit Grundstücksankäufen auf Deibelkomm raus in den 90er Jahren, wo man noch gar nicht wusste, wo der Flughafen hinkommt. Das war der erste. Der zweite beschäftigte sich eben mit der gescheiterten Privatisierung. Warum ist überhaupt die Privatisierung so weit getrieben worden? Letztlich gescheitert schon 1999, als dann diese beiden Konsortien sich beklagt haben. Das war der andere Untersuchungsausschuss. Aber das ist jetzt auch schon Geschichte. Ich glaube, wenn der jetzige Untersuchungsausschuss seine Arbeit tatsächlich konstruktiv begreift, muss er zu dem Thema kommen, wie man eben schärfere Regeln für das Agieren eines öffentlichen eines Aufsichtsrats eines öffentlichen Unternehmens fassen kann, wie eben die öffentliche Hand ihr Beteiligungsmanagement besser aufstellen kann, damit man rechtzeitiger Probleme wahrnehmen kann, wie letztlich auch die persönliche Haftung von Geschäftsführungen besser geregelt werden kann, schärfer gestellt werden kann, als es zurzeit der Fall ist. Also beide Geschäftsführer, die den Bau zu verantworten haben, das ist der Herr Dr. Körtgen, der ist schon im Juni letzten Jahres nach Hause geschickt worden, weich gefallen, der ist nicht entlassen worden, da ist einfach eine Aufhebung vereinbart worden. Und der andere zweite Geschäftsführer, Dr. Schwarz, Professor Dr. Schwarz, was man so alles neben der Geschäftsführung noch so machen kann. Der eine schreibt eine Doktorarbeit und der andere wird Professor. Aber das nur mal eine kleine Nebenbemerkung. Also Rainer Schwarz ist im Januar nach Hause geschickt worden, bei vollen Bezügen. Wenn man ihnen jemals nachweisen kann, dass sie wissentlich und vorsätzlich den Aufsichtsrat belogen haben, was wir gerne versuchen im Untersuchungsausschuss, dann würde aber eine Versicherung eintreten. Genau. Ja, aber ich meinte, auch darüber müsste ein Untersuchungsausschuss nachdenken, wie man so etwas schärfer stellt, die persönliche Verantwortung. Was wollen Sie mir jetzt sagen? Ich habe es Ihnen da geschrieben, dass Sie nicht kommuniziert haben, die Schuldverfahren. Warum noch größtenteils nicht? Also wenn Ihnen das bekannt ist... Ist doch gut, nicht? Das ist ja schön, das auch noch. Aber wenn ich jetzt über Schuldverfahren rede, das weiß ich dann... Nee, aber erst mal beantwortet Sie die Frage und dann können Sie auch Ihre Meinung oder Ihr Sachverstand hier einbringen. Gerne, ich war damit eigentlich auch zu Ende. Es sind bis jetzt Arbeitshypothesen und wie gesagt, ob der Untersuchungsausschuss überhaupt dazu kommt, solche gemeinsamen Schlussfolgerungen auszuarbeiten, hängt auch von dem Agieren der anderen Mitglieder des Untersuchungsausschusses ab. Da gibt es die Mehrheit der Koalition, das ist richtig, aber dann hätten wir zumindest als linke Fraktion auch die Möglichkeit eines Minderheitenvotums für den Untersuchungsabschlussbericht, wo wir dann unsere Schlussfolgerung auch nochmal politisch prononciert darlegen werden. Und noch sozusagen jetzt Frage dazu, und sozusagen, was kann eine Öffentlichkeit fordern? Ja, wie in so vielen Fällen, wo Transparenz an den Tag gelegt wird, ist die Aufmerksamkeit und die Sensibilität höher. Wo also ein öffentliches Unternehmen regelmäßig nicht nur im Parlament oder in den Parlamentsausschüssen, sondern eben auch in anderen Gremien darlegen muss, was haben sie eigentlich getan und was haben sie zu verantworten, ist die Sensibilität sehr, sehr viel höher. Das sind auch Regeln, wie agieren öffentliche Unternehmen. Da sind wir dabei, das auch weiter zu bearbeiten, politisch zu untersetzen. Dahin geht es in die Richtung. Transparenz rettet nicht vor Fehlern, aber erhöht doch die Sicherheit, möglichst Fehler zu vermeiden.